Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's move on to verse 17. Gehen wir zu Vers 17. Here's what the Bible says. Darin heißt es: This world and its desires are in the process of passing away. Diese Welt und ihre Begierden vergehen. But those who love to do the will of God live forever. Wer aber liebt, den Willen Gottes zu tun, wird ewig leben. When we talk about this, we say, oh yeah, of course we know it. Wenn wir darüber sprechen, sagen wir, oh ja, natürlich, das wissen wir. But do we really know it? Aber wissen wir es wirklich? If we would really believe this in our hearts, wenn wir das wirklich von Herzen glauben würden, we would not be shocked when people leave this earth because their time on earth is over. Wären wir nicht schockiert, wenn Menschen diese Erde verlassen, weil ihre Zeit auf Erden vorbei ist. We would not cling to material things because they are passing away. They don't last forever. Wir würden nicht an materiellen Dingen festhalten, weil sie vergehen. Sie sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. I think sometimes we don't even consciously realize or remember that everything here is very temporary. Ich denke, manchmal erkennen oder erinnern wir uns nicht einmal bewusst daran, dass alles hier sehr vergänglich ist. If we live in the awareness that nothing here is permanent, we can't hold on tight to anything. Wenn wir mit dem Bewusstsein leben, dass nichts hier von Dauer ist, können wir an nichts festhalten. When the Bible says it passes away, it literally means it's going to be over one day. Wenn in der Bibel steht, dass etwas vergeht, bedeutet das wörtlich, dass es eines Tages vorbei sein wird. Once I understood the reality of eternity, seit ich die Realität der Ewigkeit begriffen habe, this has put people in such an incredible different perspective. Sehe ich die Menschen aus einer ganz anderen Perspektive. I see people, things, material things. I see everything in the perspective of eternity. Ich sehe Menschen, Dinge, materielle Dinge. Ich sehe alles aus der Perspektive der Ewigkeit. Everything is temporary. My marriage is temporary. Alles ist vergänglich, zeitlich begrenzt. Meine Ehe ist zeitlich begrenzt. My ministry here on this earth is temporary. Mein Dienst hier auf dieser Erde ist zeitlich begrenzt. The money I have, it's temporary. Das Geld, das ich habe, ist vergänglich. The house I live in is temporary. Das Haus, in dem ich lebe, ist vergänglich. Everything that has any connection with this world is temporary. Alles, was mit dieser Welt zu tun hat, ist vergänglich, zeitlich begrenzt. Why do we invest so much in the temporary and so little in the eternal? Warum investieren wir so viel in das Vergängliche und so wenig in das Ewige? If you really think about it, wenn man wirklich darüber nachdenkt, it's as senseless as it is to go on a one-week vacation. Ist es genauso sinnlos wie wenn du eine Woche Urlaub machst? And you take all of the savings that you've ever saved up in your whole life. Und dabei all die Ersparnisse nimmst, die du im Laufe deines Lebens angespart hast. Your whole life you haven't spent much money, just saved up. Dein ganzes Leben lang hast du nicht viel Geld ausgegeben, sondern nur gespart. And now you're going on a one-week vacation. Und jetzt fährst du in den einwöchigen Urlaub. And you're going to spend all of the money that you have. Und gibst all dein Geld aus, to buy a house that you will live in for one week. Um ein Haus zu mieten, in dem du eine Woche lang lebst. And back home you live in a terribly old, shaggy apartment. Und zu Hause lebst du in einer schrecklichen, alten, heruntergekommenen Wohnung. How would this even make sense? Welchen Sinn ergibt das überhaupt? It doesn't. Keinen. The time you live here in this world, die Zeit, die du hier auf dieser Welt lebst, it's less than one week compared to eternity. Ist im Vergleich zur Ewigkeit weniger als eine Woche. It just passes away so quick. Sie vergeht so schnell. When I think of the year 2024, wenn ich an das Jahr 2024 denke, this is my perception. Das ist meine Wahrnehmung. The year started and the year was gone and I didn't even realize where it went to. Das Jahr begann und schon war es vorbei und ich habe nicht einmal bemerkt, wo es geblieben ist. It's like it was January and then it was December and the year was gone. Es war Januar und dann war es schon Dezember und das Jahr war vorbei. We have to always remember about anything in this world. Was die Dinge dieser Welt betrifft, so müssen wir uns immer daran erinnern, that it's all very temporary. Dass sie alle sehr vergänglich sind. And then John gives us this incredible comparison between the temporary and the eternal. Dann gibt uns Johannes diesen großartigen Vergleich zwischen dem Vergänglichen und dem Ewigen. And here's what he says. Er sagt, that those who love to do the will of God, wer aber liebt, den Willen Gottes zu tun, those are the ones who will abide forever, wird ewig leben. Now, I don't believe that John is at all here teaching salvation by works. Ich glaube keineswegs, dass Johannes hier die Erlösung durch Werke lehrt. Some people say, oh, you have to do the will of God for you to live eternally. Einige Leute sagen, du musst den Willen Gottes tun, um ewig zu leben. But I do not believe that's what John says. Otherwise, he would go against the rest of the teaching of the Bible of salvation. Aber ich glaube nicht, dass Johannes das sagt. Andernfalls würde er zu den übrigen Lehren der Bibel über die Erlösung im Widerspruch stehen. I believe that what he's doing is bringing this comparison and this awareness. Ich glaube, dass er diesen Vergleich anstellt, um ein Bewusstsein zu schaffen. That remember, you guys who are loving to do the will of God, your true life is eternal and not temporary. Erinnert euch, ihr, die ihr es liebt, den Willen Gottes zu tun, euer wahres Leben ist ewig und nicht vergänglich, zeitlich begrenzt. In other words, John is trying to remind us what to put our focus on. Mit anderen Worten, Johannes erinnert uns daran, worauf wir unseren Fokus legen sollten. If you live eternity, focus on eternity. Wenn du ewig lebst, konzentriere dich auf die Ewigkeit. If you know that this is your whole destiny, put your heart and your focus on your destiny. Wenn du weißt, dass dies das Ziel, die Bestimmung deines Lebens ist, konzentriere dich mit ganzem Herzen auf dein Ziel, deine Bestimmung. This is going to help you to have a heart that's in peace. Das wird dir helfen, ein von Frieden erfülltes Herz zu haben. It's not going to be shaken when things in this world break or you lose them. Dein Herz wird nicht erschüttert sein, wenn Dinge in dieser Welt zerbrechen oder wenn du sie verlierst. It will keep an incredible joy inside of your heart, independent from the things of this world. Du wirst eine unfassbare Freude in deinem Herzen bewahren, unabhängig von den Dingen dieser Welt. I was shocked what I experienced here in Brazil in the year of 2022. Ich war schockiert über das, was ich hier in Brasilien im Jahr 2022 erlebt habe. When Lula became the president, als Lula Präsident wurde, I have friends that left Brazil only because he became president. Verließen Freunde von mir nur deswegen Brasilien. They said, I don't want to live in this country anymore with him as a president. Sie sagten, mit ihm als Präsident wollen wir nicht mehr in diesem Land leben. I've seen so many Christians whose lives are shaken just because in this world system the political party changed. Ich habe so viele Christen gesehen, deren Leben erschüttert wurde, nur weil die politische Macht in diesem Weltsystem gewechselt hat. And I keep thinking, well, Lula is going to pass away, Brazil is going to pass away, it's all going to pass away. What's your problem, people? Ich denke immer wieder, Lula wird nicht mehr sein, Brasilien wird nicht mehr sein, alles wird vergehen. Wo ist das Problem? The Brazilian evangelicals thought that Bolsonaro would save Brazil. Die brasilianischen Evangelikalen dachten, dass Bolsonaro Brasilien retten würde. He came and he passed away. Er kam und ging. And Brazil is still not saved. Und Brasilien ist immer noch nicht gerettet. We have to understand anything connected with this world system pass away, but we live forever. Wir müssen verstehen, dass alles, was mit diesem Weltsystem verbunden ist, vergehen wird. Aber wir leben für immer. Let's live more conscious on living forever than on the things that pass away. Lass uns bewusster für die Ewigkeit leben als für die vergänglichen Dinge. Tomorrow we'll be back. Morgen sind wir wieder da.